Damals, in die 1970er und 1980er Jahren, ließ Jack den Fuchs im archäologischen Hühnerstall los. Er äußerte die Vermutung, es könne sich bei diesen Gräben um den gezielten Versuch von Menschen handeln, das Feuchtgebiet der Region zu entwässern und damit das Wachstum kohlenhydratreicher Pflanzen wie Taro und Bananen zu fördern. Seine ersten Befunde waren umstritten, weil er keinen unmittelbaren Beleg für den Anbau von Pflanzen lieferte. Deshalb vermutete man, die Gräben könnten in Wirklichkeit natürlichen Ursprungs sein. Zu den Vorbehalten trug auch bei, dass nirgendwo sonst in Neuguinea ähnliche Eingriffe in die Landschaft bekannt waren. Aber in dieser Phase fand man Bananenpytoliten in einer offenen Landschaft, in der sie gewöhnlich nicht vorkommen. Ein Hinweis, dass Menschen hier Gartenbau betrieben hatten. Und nicht nur das. Verschiedene ökologische Befunde aus der Endphase des Pleistozäns und dem frühen Holozän zeigen, dass Menschen vor 10.000 Jahren überall in den Gebirgen Neuguineas zunehmend Brandrodung betrieben und Waldflächen rodeten, so auch in unmittelbarer Nähe des Sumpfes von Cook. Damit schufen sie durch Zerstörung von Waldstücken Platz für Bananen, offenen Waldboden für Taro und Yamswurzel sowie Graslandschaften für Zuckerrohr. In der Region wurden auch einige dauerhafte Siedlungen nachgewiesen, was darauf schließen lässt, dass die Bevölkerung wuchs und die Menschen mehr in bestimmte Teile der Landschaft investierten, vielleicht im Zusammenhang mit dem ersten Anbau dieser wenigen, aber sehr wichtigen Nutzpflanzen. Tim hat daran allerdings seine Zweifel. Die Frage nach der ersten Phase der Lebensmittelproduktion in Cook ist also noch nicht geklärt. Würde sie aber bewiesen, wäre es weltweit eines der ersten Beispiele dafür, dass Lebensmittel gezielt angebaut und produziert wurden. Wie wir aus neueren genetischen Untersuchungen wissen, wurden Taro, Purpurjams und Bananen im westlichen Ozeanien domestiziert und verbreiteten sich von dort über die ganze Welt. Die in der Region vorkommenden Bananen der Untergattung Eumusa gehören heute zu den am häufigsten verwendeten domestizierten Bananensorten. Für die Phase 2, vor rund 7000 bis 6000 Jahren, und 3, vor 4400 bis 4000 Jahren, konnten Tim und sein Team von Mikrobotanikern, die sich so nennen, weil sie mit sehr kleinen Pflanzenteilen arbeiten, eindeutig Stärkekörner und Pytoliten von Taro, Bananen, Yams und den Vorläufern des Zuckerrohrs nachweisen. Der Anbau der Nutzpflanzen erfolgte in unmittelbarer Verbindung mit einer eindeutig geplanten, umfangreichen Anlage von Entwässerungsgräben durch die ansässige Bevölkerung. Und das in einer Zeit, in der die Menschen ohnehin zu einer eher sesshaften Lebensweise übergingen. Die gut durchdachte Kultivierung von Pflanzen, die entweder Wälder oder offene Graslandschaften bevorzugten, konnte die wachsende Bevölkerung, die es in dem kühlen Hochland während des Überganges vom Pleistozän zum Holozän mit stark schwankenden Klimabedingungen zu tun hatte, mit wichtigen Nahrungsvorräten versorgen. Auf Grundlage der winzigen Spuren genau herauszufinden, wann diese Pflanzen domestiziert wurden, wird immer schwierig bleiben. Zunehmend setzt sich aber unter den Archäologen in aller Welt die Ansicht durch, dass die Methoden, mit denen während des frühen Holozäns in Cook Pflanzenbau betrieben wurde, einen Durchbruch für die Einflussnahme der Menschen auf Lebenszyklus und Wachstumsbedingungen der Pflanzen darstellen. Die Menschen entwickelten eine neue Beziehung zu manchen Pflanzen, die viele von uns heute regelmäßig in der Küche verwenden oder in ihr Teewasser rühren.